trüb, der Himmel bedeckt. Der Regen stand kurz bevor. Der Wochenmarkt war gut besucht, doch es war nichts mehr wie zuvor. Die Blicke der Menschen quälten sie. Was war nur mit ihnen los? Sechs Leute, die sie kannte, mieden sie. Ihre Angst wurde riesengroß. Am nächsten Tag fing das Grauen an. Plötzlich ging der Überfall los. Sie nahmen ihr den Sohn und den Mann. Der Boden färbte sich rot. Unschuldige hat es getroffen. Geschändet, beraubt und gequält. Ohne Erbarmen erschossen. Am 3. September zündet Kerzen an, legt Blumen an den Jesuitasee. Wo man die Opfer vergisst, sterben sie noch einmal. Das darf nie geschehen. Am 3. September zündet Kerzen an, legt Blumen an den Jesuitasee. Wo man die Opfer vergisst, sterben sie noch einmal. Das darf nie geschehen. Deutsche Frauen und Männer, egal wie alt, alles macht in sich kalt. Barbarisch und gnadenlos, von nichts machten sie halt. Tagelang wurde gemordet, sie sahen Bilder, die man nie vergisst. Überall lagen Verwundete, so viele wurden vermisst. Von der Kanzel aus hetzte man gegen das deutsche Volk. Antigermanische Hassparolen. Unseren Untergang ist das, was sie noch immer wollen. Ein heiliger Krieg wurde gepredigt. Das Böse kroch aus dem Kirchentor. Zu den Waffen wurde gebetet. Und der Teufel trat hervor. Man zündet Kerzen an, legt Blumen an den Jesuitasee. Wo man die Opfer vergisst, sterben sie noch einmal. Das darf nie geschehen. Am 3. September zündet Kerzen an, legt Blumen an den Jesuitasee. Wo man die Opfer vergisst, sterben sie noch einmal. Das darf nie geschehen. Schon Jahre vor dem Deutschen Reich begann der Krieg gegen Deutschland. All das wird heute verschwiegen. Kaum jemand ist dieses bekannt. Verbrechen an Deutschen, die gab es nicht. Die Schuld tragen wir allein. Die Sieger schreiben die Geschichte. So wird es wohl immer sein. Schon Jahre vor dem Deutschen Reich begann der Krieg gegen Deutschland. All das wird heute verschwiegen. Kaum jemand ist dieses bekannt. Verbrechen an Deutschen, die gab es nicht. Die Schuld tragen wir allein. Die Sieger schreiben die Geschichte. So wird es wohl immer sein. So wird es wohl immer sein. So wird es wohl immer sein. So wird es wohl immer sein. Am 3. September zünden Kerzen an, legen Blumen an den Jesuitensee. Wo man die Opfer vergisst, sterben sie doch einmal. Das darf nie geschehen. Am 3. September zünden Kerzen an, legen Blumen an den Jesuitensee. Wo man die Opfer vergisst, sterben sie doch einmal. Das darf nie geschehen. Das darf nie geschehen. Das darf nie geschehen. Das darf nie geschehen. Das darf nie geschehen. Das darf